Abschnitt 20 aus Herakles. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Herakles von Louis Cyperus. Übersetzt von Else Otten. Kapitel 24 und 25. Kapitel 24. Plötzlich schreckte er auf. Gesang ertönte auf dem breiten Wege, der am Schlosse vorüberführte, und ein Zug reisender Kaufleute kam daher, der mit Ballen beladenen Kamelen und sänften schleppenden Elefanten aus dem Osten gen Westen wollte, und vor der düsteren verschlossenen Feste erhoben die Kaufleute lockend ihre Stimmen, und ihre Frauen zupften die Harfen, auf daß die Bewohner ihren Zug bemerken und sie einladen sollten zu kommen und die kostbaren Waren aus den fernen Landen zu zeigen, wo die Lotosblume an blauen Flüssen blüht, wo der Himmel an strebenden Berge silberner Schnee bis zu der Götterwohnungen emporreicht, wo Drachen mit glühenden Berillaugen um die verschlungenen Stämme blühender Kirschbäume sich winden und träumen. Und schon wurden die dröhnenden eisernen Pforten des basaltenen Palastes weit aufgetan, und die braunen Fremdlinge stiegen freudig ab, und ihre jungen Töchter kamen tanzend aus ihren Gazezelten zum Vorschein. Schon befahlen die Kaufleute den Sklaven, die Ballen von den Höckern der Kamele in das Innere des Schlosses zu schleppen. Da erschien auf den Zinnen der Feste, hoch gegen den grauen Himmel sich abhebend, eine düstere Gestalt. Dunkle Locken hingen wirr um ein dunkles Antlitz, finster blickten die Augen. Der Leib war von einer purpurn leuchtenden Waffenrüstung umschlossen, und da stand sie wie ein höllischer Gott, rot und schwarz, feurig und finster. So hoch reckte sich die Gestalt auf der Zinne zum sonnenlosen Himmel hinauf, dass die Kaufleute sich entsetzten und den Sklaven angstvoll geboten, wieder aufzuladen. Doch schon war es zu spät, denn ein rasendes tierisches Gebrüll erscholl, und aus der Schlosspforte stürmten mit heulendem Gewieher vier rabenschwarze Rosse hervor. Größer noch als die Pferde des Hades waren sie. Dunkelpurpurne Mähnen und Schweife hatten sie und purpurnflammende Augen, und sie fletschten die blitzenden Zähne, und sie brüllten, und durch die windlose Stille klang es plötzlich wie Sturmgeheul. Und sie stürzten sich hoch aufbäumend auf den verzweifelten Zug vor dem Schlosse. Sie schlugen mit den Hufen die schreienden Frauen nieder. Die Elefanten und Kamele stoben nach allen Richtungen auseinander, aber die rot-schwarzen Rosse verfolgten nicht die Tiere, sondern warfen sich wild vor sättigungssuchender rasender Wollust auf den verworrenen Zug von Männern und Frauen und Kindern. Vier mörderische Ungeheuer stürzten sich, alles verschlingend auf den hilflosen Menschenknäuel. Unter brüllendem Wiehern zerbrachen sie mit rasendem Biss auf Biss die knackenden Nacken, schlugen die Zähne in zerschmetterte Köpfe, rissen einander gebrochene Arme und Beine wütend und gierig aus den Pferdemäulern, gönnten einander die Beute nicht. Droben auf den Zinnen des Schlosses war noch immer die finstere Gestalt in der purpurn glänzenden Waffenrüstung sichtbar und schaute gierigen Auges und mit grausamem Lächeln herab. Der Held inmitten der Felsen gewahrte diesen Höllenspuk, und schon wollte er sich den Bogen vom Rücken reißen und die Pfeile aus dem Köcher ziehen, als er sich zaudernd besann. Warum? Er wusste es nicht. Allein der Bogen war ihm nicht so lieb wie seine Keule. Die purpurspitzigen Pfeile, die er in der Hydra Blut getaucht hatte, wogen ihm, obwohl sie doch seine eigenen treuen Waffen waren, die allerentsetzlichsten, die er besaß, und unheilbare Wunden schlugen, schwer in dem Köcher, und sie waren ihm nicht so lieb, und oft ordnete er sie ungeduldig im Köcher oder stieß mit dem Ellenbogen die Schäfte, die ihm im Wege waren, zornig nach rückwärts fort. Und statt jetzt von sicherem Versteck aus des Diomedes ungeheure Rosse zu fällen, gab ein rätselhaftes Zaudern dem Herakles ein, näher zu treten und die ihm so teure Keule zu schwingen, die er mit eiserner Faust umspannte. Riesengroß mit erhobener Keule stürzte sich der Held furchtlos mitten in die fürchterliche Hölle vor dem Schloss. Und indes er daran dachte, wie Eurystheus sich entsetzen würde, wenn sein Sklave die Rosse lebend, doch mit starken Fesseln umschlungen, in die Stadt Mykene hineinführen würde, schlug Herakles, der bei diesen Gedanken beinahe auflachen musste, dem Ross, das ihm zunächst stand, die Keule vor die von kohlschwarzem Haar umrahmte Stirn, wobei er den Schlag so genau berechnete, dass die furchtbare Stute nicht zerschmettert, sondern nur betäubt zu Boden sank. Und dann packte er inmitten des wirren Knolls von Ungeheuern und Menschen ein zweites Ross bei der Mähne, schwang sich auf das wiehernde, erschreckte Tier, presste ihm mit seinen kräftigen Knien die Flanken zusammen, bis es schreiend, wiehernd, heulend nach Atem rang und die Beine zwischen den Schenkeln des Helden krümmte, der ihm die Rippen zerbrach. Während er noch auf dem unterliegenden Rosse saß, das langsam zu Boden sank, führte Herakles abermals genau berechnend einen Keulenschlag, nun gegen des dritten Untiers purpurn und pechschwarzen Kopf, dass es sich hoch aufbäumte und aus den blitzenden Nüstern voller glutheißen Dampf schnob und die Zähne fletschte, indes es mit seiner ganzen Schwere auf die halb verschlungenen Leichen herabfiel. Nun aber ließ das vierte Ross, das sich wie rasend auf den Hinterbeinen bäumte, hinter des Herakles Rücken seine blitzenden Zähne auf ihn herabsausen. Jedoch es traf nur das Fell des Löwen und zerriss es und zerrte daran, indes der überraschte Held sich eilends aufrichtete und umwendete und das Ross an den schäumenden Nüstern packte und zwischen den ihn umklammernden Vorderbeinen mit ihm rang und dann dem Untier die Keule auf den Schädel sausen ließ, dass es taumelte und besiegt ward. Die Kaufleute wollten freudig aufjauchzend dem Herakles dankbar zu Füßen fallen, er aber befahl ihnen, den ungeheuren Rossen die Kiefer mit dicken Tauen zu umschnüren und ihnen starke und breite Fesseln um ihre breiten Nacken zu legen, damit sie, wenn sie aus ihrer Betäubung erwachten, gefahrlos den langen Weg nach Mykene geführt werden könnten. Und während sich die Kaufleute freudig und dankbar beeiferten, den Befehl ihres Erlösers auszuführen, hob Herakles das Haupt zu den Zinnen des Schlosses empor. Dort stand noch immer der finstere Diomedes, und sein dunkles Antlitz war wie im Schatten des Todes erbleicht. Die schwarzen Augen starrten voll Entsetzen. Herakles befahl den Kaufleuten, bei den Rossen, deren Mäuler nun umschnürt und deren Beine in festen Banden waren, Wache zu halten, bis er den grausamen Diomedes gleichfalls überwältigt und in Fesseln geschlagen hätte, um ihn, sobald die Rosse hungrig wären, seinen eigenen Ungeheuern zum Fraße vorzuwerfen. Und er drang in das Innere der Feste. Er überschritt den finsteren Platz, betrat den dunklen Palast. Vor seiner Riesengröße flohen erschreckt die Diener und schreienden Frauen in alle Richtungen davon. Sie schienen inmitten der düsteren Säulen der unermesslichen Säle, wie höllische Schatten und Larven, wie schwarze und rote Gespenster, die vor den dröhnenden Schritten des Helden entflohen. Oben, auf der breiten Treppe aus Basalt, stand unversehens, von Dämmer umgeben, Diomedes, und rief mit zitternder, angstvoller Stimme: »Wer bist du, der meine Rosse überwältigt?« »Alkeios, der deiner Herr werden wird, so wie er Herr deiner Rosse wurde«, rief der Held. »Ich bin des Ares Sohn«, rief Diomedes. Herakles lachte grausam. Er dachte daran, wie Aphrodite den Ares in diesem Augenblick in Tausenden von lieblichen Rosen zurückhielt. »Ich bin der Sohn des Zeus«, rief er mit klarer Stimme, »und mein Vater wacht über mir.« Und rasch eilte er die basaltenen Stufen empor. Oben, auf dem höchsten Absatz, erwartete Diomedes mit hoch erhobenen Händen sein rächendes Schicksal. Dunkelpurpurn und schwarz erschien er wie die Nacht selber, die kommt, um den strahlenden Tag zu besiegen, schien wie die Dunkelheit, die doch keine Macht über das Licht besitzt, das ihr entgegeneilt. Beinahe bot er selber seine Hände dar. Beinahe hielt er selber seine Brust dem Faust- oder Keulenschlag entgegen. Über der Feste grollte der Donner, und froh vernahm Herakles die Stimme seines Vaters. Vergeblich aber lauschte Diomedes, ob nicht das Waffengeklirr des Ares ertöne. Allein der göttliche Sohn trat nicht gegen den göttlichen Vater auf, noch gegen den menschlichen Bruder. Er blieb fern, gefesselt in den Tausenden von Rosen der Aphrodite. Und Herakles packte wie im Spiel den grausamen Diomedes mit dröhnendem Lachen bei den Gelenken und schleifte ihn die Treppen hinauf, schleifte ihn auf die hohen Zinnen und hob ihn bereits hoch empor, um ihn vom höchsten Turm herabzuschleudern. Als das, was er hörte und sah, ihn vor Abscheu in seiner Rache lähmte. Kapitel 25. Er sah vom hohen Basaltturm herab auf den Platz, den Weg, das Felsenschloss, den Strand, das Meer. Er unterschied sein eigenes Schiff. Er sah auf dem Wege vor dem Schlosse die halb verschlungenen Leichen der Kaufleute liegen. Er sah über die Felsen, den Strand, die vier Rosse, von Fesseln und Knebeln befreit, wie den Sturmwind daherrasen. Ihr entsetzliches Wiehern heulte wie ein Sturmesbrausen. Um ihre gekrümmten Nacken flatterten die schwarzen, purpurnen Mähnen. Von ihren rabenschwarzen Leibern wehten die purpurnen Schweife. Und sogar aus dieser Ferne sah man die bissbereiten, gefletschten Zähne blitzen. Mit gekrümmten Vorderbeinen, gestreckten Hinterfüßen schienen sie zu schweben. Köpfe und Nacken waren gereckt. Aus den Augen schossen purpurne Flammen. Und so rannten sie voller Blutdurst die Felsen hinauf und wieder hinab, über den Strand und am Ufer des Meeres entlang. Und er sah, der Held, von so hoher Warte herab, wie die Ruderer schon das Schiff bestiegen hatten und entsetzt davon ruderten. Und er sah, der Held, wie Abderos und Iole, beide so zart und so weiß, ihm so weit, so fern, vor den wie ein Sturmwind näher rasenden Rossen entflohen. Er sah, wie Abderos, der Iole beschützen wollte, von den blitzenden Zähnen zweier Rosse angepackt ward. Er sah, wie ihre grausamen Mäuler den Knaben hierhin und dorthin zerrten, wie die Ungeheuer um ihre Beute kämpften, die sie mit ihren Hufen zertraten, und die sie nun so fern und doch vor des Herakles qualvoll heraustretenden Augen verschlangen. Er hörte Ioles langtönenden Schrei des Entsetzens, indes sie durch die Felsen hindurch floh, während die beiden anderen Rosse, von dem Geruch des Blutes angelockt, gleichfalls herbeistürmten, die Felsen herab an den Strand tobten, um sich zu einem ungeheuren Klumpen, zu einer grausamen Wolke des Entsetzens zu ballen und in Raserei sich auf ihre Beute zu stürzen. Sobald der Held dies gewahrte und fühlte, wie bei all seiner Ratlosigkeit die Reue darüber erwachte, dass er seine Pfeile in dem Augenblick verachtet hatte, da er die Rosse hätte fällen können, stieß er einen brüllenden Schrei ohnmächtiger Wut und Raserei aus, raufte sich Haare und Bart, schwang die Keule im Kreise über seinen Kopf, und indes er auf Diomedes trat, der ihm zu Füßen lag, schien er mit wahnsinnigen Augen und verzerrtem Mund dem Himmel zu drohen. Mit diesem brüllenden Schrei fluchte er den Göttern, Zeus, Apollo, Athena, Aphrodite, mit seinem wutschäumenden Munde spie er nach Hera, und es war, als ob die dunkle Wolke, als welche der ungeheure Klumpen der rabenschwarzen, purpurmähnigen Rosse erschien, sich ihm näherte und sich über seinem Hirn auftürmte. In seinem ihn mehr und mehr umdüsternden Wahnsinn brüllte er wie ein Stier, und also brüllend schwang er die Keule und wollte sie auf Diomedes herabsausen lassen. Doch plötzlich wurde sein umdunkelter Geist wie von einem Blitz der Rache durchzuckt. Sein schäumender, verzerrter Mund brüllte wortlos und sinnlos weiter und weiter wie ein Stier, dass die Luft schaudernd sich entsetzte und voll von dem in ihm aufzuckenden Gedanken der Rache schleppte er Diomedes die Stufen und Treppen der Türme und Zinnen hinab, zog ihn über den Vorplatz des Palastes, schlug ihn in starke Fesseln, warf ihn sich über den Rücken und ging, wahnsinnig brüllend wie ein Stier und die Keule drohend geschwungen, den Weg hinab. Er schrie vor Wut und Schmerz, und die Felsen erzitterten unter dem Widerhall, der in ihren Wänden entlang zog. Plötzlich sah er auf einer Hochebene aus ödem Gestein ein weißes, bleiches Menschenbild mit erhobenen Händen ihm entgegeneilen, und es schrie, »Herakles, Herakles, rette Abderos!« Er gewahrte Iole nicht, er verstand nur das letzte Wort, er brüllte wie ein Stier, seine sonst so gütigen blaugrauen Augen schossen zuckende Blitze, und er schwang die Keule und rückte sich seine Last auf der Schulter zurecht, und die Jungfrau entsetzte sich und eilte schreiend von dannen. Herakles aber taumelte immer weiter die Felsen hinab, und im Entfliehen hörte Iole ihn brüllen. Sein entsetzliches Geschrei hallte überall am tiefer liegenden Strande Thraziens wider. Sogar die Rosse wurden in ihrer Gefräßigkeit gestört, erhoben die gekrümmten Nacken, tanzten auf ihren Hufen, schlugen mit den Schweifen. Furchtlos und immer weiter wie wahnsinnig brüllend näherte sich ihnen der Held. Schnaubend sammelten sie sich rings um ihn, zauderten, ihn anzugreifen. Allein der Held schleuderte ihnen, noch immer mit dem gleichen schmerzvollen Stiergebrüll, den gefesselten Körper ihres eigenen Herrn Diomedes entgegen. Sie stürzten sich alle vier auf ihre Beute, und ihre Zähne zerrten an den wehrlosen Gliedern. Plötzlich sauste der Keulenschlag auf den purpurflammigen Schädel eines der Rosse hinab. Es stürzte und blieb liegen. Die drei anderen warfen sich mit ungeheurer Gefräßigkeit auf ihr Schlachtopfer. Nieder sauste der Keulenschlag nun auf den Schädel des zweiten Rosses. Es stürzte und blieb liegen. Das dritte Ross, gleichfalls getroffen, stürzte. Und nun das vierte. Und da lagen sie nun alle, ein einziger Haufen rabenschwarzer, ungeheurer Pferdeleiber, eine wirre Masse von Köpfen und Mähnen und Leibern und Beinen und Schweifen. Über diesem wüsten Knäuel dunkelte die Nacht, schwarz, undurchdringlich, ohne einen einzigen Stern. Hoch auf den Felsen im Angesicht des Palastes war Iole erschöpft niedergesunken. Sie hörte noch immer das Stiergebrüll des wahnsinnigen Helden. Sie rang die Hände und rief die Götter an. Plötzlich züngelte drunten am Strande, wo sie des Herakles wüten gesehen hatte, eine rote Flamme empor, und die Jungfrau gewahrte, dass der Held rings um die Leichen der Rosse, des Diomedes und des Abderos einen breiten Scheiterhaufen geschichtet hatte, und die Flamme die Stämme der Pinien ergriff. Lodernd stieg sie in dunkler, schwarzer Nacht empor, und durch die nun purpurfarbene Dunkelheit erklang noch immer, hin und wieder durch ein angsterweckendes Schluchzen unterbrochen, das wahnsinnige Gebrüll des Helden, gleich als sei es das schmerzvolle Aufbrüllen eines tödlich verwundeten und doch nicht sterbenden Stieres. Ende von Abschnitt 20.